nicht, warum mich meine Lieblingsmenschen verlassen haben. Schon genau zwei Menschen ging in den letzten 7 Jahren. Angefangen hat es 2011 mit meinem einzig geliebten Vater. Genau 6 Jahre später gingst du, mein alles geliebter Opa. Warum verdammt musste es alles nur so schnell gehen? Ich kann es nicht verstehen und soll jetzt mal zum Himmel hoch sehen. Bei euch beiden konnte ich mich nicht voll wirklich verabschieden. Und ist es zu spät, nun sollt ihr empfinden euren Frieden. Doch eins steht wieder fest, ich werd euch immer lieben. Wenn ich an euren Grab stehe, sollen erstmal Tränen fließen. Zu viel habt ihr mir bedeutet, noch beigebracht. Nur zusammen waren wir stark und haben immer wieder gelacht. Doch nun ist es soweit, ich muss euch von Himmel freigeben. Und leider auch von euch beiden nun leider Abschied nehmen. Ich werde alles umsetzen, was ich von euch damals gelernt habe. Nur es war an der Zeit, dass ich euch das hier mal sage. Ich hasse es, Abschied zu nehmen von den wichtigsten Menschen im Leben. Ich hasse es, Abschied zu nehmen und die Menschen nie wieder zu sehen. Ich hasse es, Abschied zu nehmen von den wichtigsten Menschen im Leben. Ich hasse es, Abschied zu nehmen und die Menschen nie wieder zu sehen.